Danach ereignete es sich, dass Nahas, der König der Ammoniter, starb und sein Sohn Hanun an seiner Stelle zur Regierung kam. David dachte, ich will mich gegen Hanun, den Sohn des Nahas, freundlich erzeigen, da sich sein Vater mir gegenüber freundlich erzeigt hat. So schickte denn David Gesandte, um ihm wegen seines Vaters Trost zusprechen zu lassen. Als nun Davids Hofbeamte ins Land der Ammoniter zu Hanun kamen, um ihm Trost zuzusprechen, sagten die Fürsten der Ammoniter zu Hanun, glaubst du denn, dass David, indem er dir Tröster zusendet, deinem Vater eine Ehre erzeigen will? Sicher sind seine Beamten nur deshalb zu dir gekommen, um die Stadt zu erforschen und zu zerstören und das Land auszukundschaften? Da ließ Hanun die Beamten Davids ergreifen, ließ sie scheren und ihnen die Kleider halb abschneiden, bis ans Gesäß, und schickte sie dann fort. Als man nun hinging und David in Betreff der Männermeldung set, sandte er ihnen entgegen, denn die Männer waren schwer beschimpft, und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, erst wann euch der Bart wieder gewachsen ist, kommt zurück. Als nun die Ammoniter merkten, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, schickten Hanun und die Ammoniter 1000 Talente Silber, um sich von den Aramäern in Mesopotamien und den Aramäern von Macha und von Zoba Wagen und Reiter zu erkaufen. So erkauften sie sich 32.000 Wagen und den König von Macha mit seinen Truppen, die kamen und lagerten sich vor Medeba. Und die Ammoniter versammelten sich aus ihren Städten und rückten zum Kampfe aus. Als David davon hörte, schickte er Job mit dem ganzen Heere der Giborim hin. Aber die Amoriter rückten aus und stellten sich am Eingange der Stadt in Schlachtordnung auf, während die Könige, die herbeigekommen waren, für sich auf freiem Felde standen. Als nun Job sah, dass ihm sowohl von vorn wie von hinten ein Angriff drohe, traf er eine Auswahl aus allen Erlesenen in Israel und stellte sich den Aramäern gegenüber. Den Rest des Kriegsvolks hingegen übergab er der Führung seines Bruders Abisai, damit sie sich den Ammonitern gegenüberstellten. Dabei ordnete er an, wenn die Aramäer mir überlegen sind, so musst du mir zu Hilfe kommen, sind aber die Ammoniter dir überlegen, so werde ich dir helfen. Sei mannhaft und lass uns mannhaft auftreten für unser Volk und für die Städte unseres Gottes, Jahwe aber möge tun, was ihm wohlgefällt. So rückte denn Job mit den Truppen, die er bei sich hatte, zum Kampfe gegen die Aramäer vor, und sie flohen vor ihm. Als aber die Ammoniter bemerkten, dass die Aramäer vor Job flohen, da flohen auch sie vor seinem Bruder Abisai und zogen sich in die Stadt zurück. Job aber kehrte nach Jerusalem zurück. Als nun die Aramäer sahen, dass sie von den Israeliten geschlagen waren, sandten sie Boten und ließen die Aramäer von jenseits des Stromes ausrücken, und Sophach, der Feldherr Hadaresers, stand an ihrer Spitze. Als das David hinterbracht wurde, bot er ganz Israels auf, überschritt den Jordan, gelangte nach Helam und stellte sich gegen sie auf. Da stellten sich auch die Aramäer in Schlachtordnung gegen David auf und lieferten ihm eine Schlacht. Aber die Aramäer flohen vor den Israeliten, und David tötete den Aramäern 7000 Wagenpferde und 40.000 Mann Fußvolk, auch Sophach, den Feldherrn, tötete er. Als aber die Untertanen Hadaresers sahen, dass sie von den Israeliten geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit David und unterwarfen sich ihm, und die Aramäer hatten keine Lust, den Ammonitern ferner noch Hilfe zu leisten.